Wieso? Okay, alles klar. Guten Tag. Ich bin Dr. Gündoğdu und in dieser Station als Assistentin tätig. Ich würde gerne heute mit Ihnen ein Aufnahmegespräch führen. Wenn Sie damit einverstanden sind, können wir anfangen. Ja, natürlich. Guten Abend, Frau. Ah, Hallo. guten Abend, ja. Und Soll ich in Deutsch reden oder soll ich in einem bayerischen Dialekt reden? bayerischen Dialekt reden ist besser für mich. Ja. Okay. Ja. Dann versuchen wir das mal. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Annemarie Seidel. Könntest du die Vorname und Nachname buchstabieren? Vorname ist die Anna Marie, Anton, Nordpol, Nordpol, Anton, M wie Martha, Anton, Richard, Ida, Emil. Anna Marie, Seidel, Siegfried, Emil, Ida, Dora, Ludwig, Seidel. Seidel. Herr Seidel. Frau Seidel. Frau Seidel. Anna-Maria. Anna Marie ist Frau. Und wie alt sind Sie, Frau Seidel? Ich bin 46 Jahre alt. 46. Wann sind Sie geboren? Am 23. Januar 1980. Neunzehnhundertzweiundachtzig. 80. Und wie schwer und wie groß sind Sie? Ach Gott, zuletzt habe ich mich. Oh, das liegt schon länger zurückgewogen. Ich bin 74 Kilo und bin circa 1,68 Meter. Ja, Frau Seidel, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Frau Doktor, schön, dass Sie auch eine Ärztin sind. Das ist mir so ein bisschen unangenehm. Aber als Frau, von Frau zu Frau kann ich das besser machen. Ja, natürlich. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe seit 2, 3 Stunden Schmerzen im Bereich der linken Niere hier oben. Und wenn ich dann, und ich muss sehr oft zum Wasser lassen und es brennt dann im Intimbereich. Ich weiß nicht, ob es vaginal ist oder beim Wasserlassen, aber. Und ich habe so Koliken und Krämpfe. Das ist schlimm. Manchmal denke ich, das ist wie die Geburt meines Kindes. Ganz schlimm. Kannst du bitte wiederholen? Die Schmerzen? Die kolikartigen Schmerzen So wie sind manchmal ganz schlimm und wie bei einer Geburt. Ja, wie bei einer Geburt. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, vorbei 1 leichte und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Also das schwankt immer mal mehr, mal weniger. Im Moment geht es wieder ein bisschen besser. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich auf der Skala bei 8 oder 9, im Moment eher bei 4. Haben die Schmerzen plötzlich oder langsam begonnen? Hat relativ plötzlich angefangen, Und sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie auch ja. wieder? Die Sie kommen haben kolikartig und gesagt. gehen so kolikartig, manchmal so Wellen, die dann so von der linken Seite in die linke Leistengegend oder linke Unterbauch führen. Und Schmerzen in die Unterbauch Genau, auf. linker Unterbauch und manchmal, wie gesagt, in die linke Leiste. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Ich Gegen die habe das Schmerzen? Paracetamol genommen, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Das hat das nicht geholfen, oder? Nein, überhaupt nicht. Wie viel Milligramm? Oh, wie viel ist denn das? Ich habe eine Tablette genommen. 15. Ich glaube, das sind 500 Milligramm, glaube ich. 500, ja. Habe ich zu Hause Novalgien gefunden. Und dann habe ich 2 Tabletten genommen diesmal. Zwei Tabletten. In welcher Zeitraum haben Sie diese alle Tabletten eingenommen? Also Paracetamol als das erste Mal auftrat, vor circa 4 Stunden und Novalgien jetzt vor einer Stunde. Danach ist es ein bisschen weniger geworden. Mit der Neuen. Ja. Ja, haben Sie die ähnlichen Beschwerden früher gehabt? Nein, das ist das erste Mal. Ja, Sie haben seit 2, 3 Stunden Schmerzen am linken Nierenbereich. Und begleitend fühlen Sie sich Bremsen beim Wasserlassen. Brennen beim Wasserlassen. Bremsen, ja. Und könnten Sie bitte genau beschreiben des Urins? Haben Sie Veränderungen des Urins bemerkt? Nein, Kann das dunkel ich habe sein oder nur ein bisschen Brennen. Er ist nicht. gibt es keine Blut? Mir nicht aufgefallen, nein. Nicht gefallen. Haben Sie Fieber bemerkt? Fieber habe ich bisher noch nicht, nein. Und ist Ihnen schwindelig oder war Ihnen schwindelig? Schwindel ich noch nicht, aber Schmerzen habe ich. Leiden Sie unter Schweißausbrüche oder Nachtschweiß oder in der letzten Zeit? Nein, bisher noch nichts, nein. Und wie ist Ihr Appetit? Bisher ganz gut. Und haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nein, nein. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, bisher noch nicht, nein. Aber beim Wasserlassen fühlen Sie sich Jetzt ja bereit. erst seit 3, 4 Stunden, vorher nicht. Seit 3 Stunden. Haben Sie oder ist Ihnen übel? So eine leichte Übelkeit habe ich, ja. Haben Sie schon mal einen Bruch? Nein, nein. Wie ist oder haben Sie Schlafprobleme? Wie Nein, schlafen Sie? bisher nicht, nein. Keine Schlafprobleme haben Sie. Und Frau Siedel, möchten Sie etwas hinzufügen über Ihre Beschwerden? Nein, die sind manchmal ganz schlimm. Ich bin jetzt hergekommen, damit Sie nachschauen, was es ist und damit Sie mir etwas geben können. Ja, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Also bisher jetzt noch nicht, nein. Und wurden Sie schon mal operiert? Ja, das war so eine kleine Operation. Ich hatte mal einen Sportunfall, der an meinem Finger so eine Sehne genäht werden, aber sonst habe ich keine Operation. Ziehefinger. Der Zeigefinger, ja. Ein Zeigefinger. In welchem Bereich betroffen? Oder welche Seite ist betroffen? Rechts. Rechts. Aber haben Sie keine Bruch? Oder hatten Sie Nein, keinen Bruch in nein, diesem? nein. Nur Schwellung oder Also da Prellung? hat es geheißen, das ist jetzt ein Sehnenabriss und aber gebrochen war nichts. Wie würden Sie behandelt? Zuerst erstmal geschont und dann nach einer Woche hieß es, es muss operiert werden. Ich konnte dann meinen Finger nicht mehr bewegen. Müssen Sie deswegen operiert werden, oder? Ja, hat es geheißen. Danach ist es besser geworden, ja. Haben Sie etwas geplant? Wie? Oder haben Sie oder würden bei Ihnen eine Operation geplant? Ja, damals, das war vor 7 Jahren, da hat man eine Operation dann gemacht, durchgeführt. Vor 7 Jahren. Ja. Nach der Operation ist es besser, ich kann meinen Finger gut bewegen, Sehr gut. völlig in Ordnung. Ich freue mich, das zu hören. Und gibt es andere Operationen Nein, bei nein. Ihnen? Und welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf ein? Ich nehme keine Medikamente. Ich habe jetzt bis vor kurzem noch die Pille eingenommen, aber das habe ich abgesetzt vor 3 Monaten. Haben Sie noch oder sind Sie im Wechseljahr oder haben Sie noch regelmäßig Nein, eine ich habe noch Blutung? ganz normal meine Regel und ich habe auch einen Kinderwunsch. Deswegen habe ich die Tabletten weggelassen. Sie haben einen Kinderwunsch. Ja, wir haben 2 Kinder und wir wollten noch ein drittes Kind. Und reagieren Sie allergisch auf bestimmte Medikamente Nein. oder Lebensmittel oder Substanzen? Nein, bisher nicht. Nein. Rauchen Sie, Frau Seidel? Nein. Trinken Sie Alkohol? Nein, sehr, sehr selten, also eigentlich nicht. Konsumieren Sie Drogen oder haben Sie Kontakt zu Oh. Drogen für Ihre Gesundheit? Nein, nein, habe ich nicht. Und sind Ihre Eltern noch am Leben? Ja, denen geht es glücklicherweise soweit ganz gut. Mein Vater hat, glaube ich, ein bisschen hohen Blutdruck, deswegen nimmt er Medikamente. Aber meine Mutter geht es gut, ja. Wie alt sind Ihr Vater und Ihre Mutter? Also mein Vater ist 69 und meine Mutter 67. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich. Ist er gesund? Ja, also soweit ich weiß, der ist auch sehr sportlich. Sehr gut. Wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie zwei Sohn? Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Einen. Der Sohn ist 15, die Tochter ist 11. Sind beide gesund? Ja. Und wünschen Sie noch Das ist der Wunsch, ja. eines Kind, ja. Hoffentlich Sie können diese Erfahrung noch mal Ja, das ist natürlich mit einem gewissen Risiko jetzt bei dem Alter, aber wir wollen es nochmal probieren. Aber ich möchte, ich muss das sagen, Sie müssen unter starker Kontrolle bleiben. Ja, das heißt, hat dann die Frauenärztin auch Und gesagt. vielleicht, Sie können kontrollieren Ihre B12 oder Vitamin D oder Ja, da sind wir Folsäure, Vitamin. bei der Danke. Ärztin, ja, die macht das alles. Ja, sehr gut. Sie sind gut informiert, oder? Ja. Darüber. Sehr gut. Und was machen Sie beruflich? Ich arbeite als Projektmanagerin bei einer und ich betreue dann verschiedene Projekte. Das ist eine internationale Firma, die im Bereich der Automobilindustrie. Sehr gut. Leiden Sie unter Stress wegen Arbeit, Also Stress gibt es immer wieder, ja, das stimmt ja. Ja, natürlich. Und ja, haben Sie Haustiere? Ich möchte eine routinemäßige Frage stellen. Ja, wir haben eine Katze, ja. Ja, Katze. Und waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein. Sind Sie vollständig geimpft? Ich meinte Covid-19 und Kindheit im Im Sinn. Rahmen des Kinderwunsches hat unser Hausarzt nochmal die Impfungen kontrolliert. Es war alles komplett. Alles komplett. Ja, ich möchte kurz zusammenfassen, Frau Seidel. Ja, sie haben seit 2, 3 Stunden plötzlich aufgetretene und bestehende plötzlich aufgetretene Nieren, am Nierenbereich, Flankenschmerzen kann man sagen, oder? Ja, An danke. linken Seite und beim Wasserlassen fühlen sie sich brennen und diese Schmerzen sind wellenförmig und krampfartig, kolikartig Schmerzen haben sie und die Schmerzintensität können mit 8 bewertet werden. Und ja, die Schmerzen strahlen linken Unterbauch sowie in die linken Leiste Jawohl. aus. Und ja, sie haben Paracetamol und Novalgin eingenommen. Mit Paracetamol hatten sie keine Besserung, aber nach der zweimaligen Novalgin-Einnahme fühlen sie sich ein bisschen besser. Ein wenig, ja. Und sie haben kein Fieber und schwindelig und Ein ja, Schwindel. Schwitzen. Und leiden sie unter leichter Übelkeit. Und seit 3 Stunden ja, Schmerzen beim Wasserlassen. Aber sie haben keine Veränderungen des Urins bemerkt. Nein. Keine Dunkelheit. Nein, nein. Nein. Ja. So, was ist es? Was machen Sie jetzt? Ich habe meine Frage gestellt, aber natürlich, das ist so früh, die richtige Diagnose zu stellen. Wir Okay. müssen einige Untersuchungen Ah, okay. wie Labor Parameter zu prüfen oder durchführen. Nach der Untersuchung können wir über Ihre Beschwerden und die Dauert Therapie nochmal sprechen. und kommen so langsam wieder. Dauert das lang oder geben Sie mir noch mal was gegen die Schmerzen, bitte? Könntest du nochmal wiederholen? Ich habe nicht verstanden. Dauert das lang? Brauchen Sie lange, weil ich habe wieder zunehmende Schmerzen. Brauchen Sie lange für die Untersuchung? Ja, Sie müssen natürlich bei uns kurz bleiben. Ja. Ja, nach der Ergebnisse kann ich da oder diese Frage gut antworten. Aber ja, leider, Sie müssen bei uns kurz bleiben, um Ja, die deswegen, alle aber Untersuchungen dann machen durchzuführen. Sie bitte jetzt schnell. Ich bekomme langsam wieder Schmerzen und ich möchte, dass Sie mich schnell und bitte. Sie haben gesagt, das ist diese Schmerzen mit vier oder ein bisschen leichte Ja, aber das war vorhin. Erode Wird das jetzt sind. gemacht? Na, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen jetzt eine Schmerzmittel geben. Oh, das wäre sehr schön. Bitte, ja. Ja, wenn die Schmerzen nicht unerträglich sind. Und ja, und Sie haben keine Allergie, deswegen kann ich Ihnen eine Schmerzmittel geben. Ja, nee, Allergien ist bisher nicht bekannt. Vallahi aklıma başka soru gelmiyor hocam. Bu kadar Das benden, bu war's. kadar. Darf ich eine Frage stellen? Bitte schön. Haben Sie überwiegend vaginale Ausfluss und haben Sie auch die Nierensteinvorgeschichte auch? Nein, beides nicht, nein. Beides nicht. Dankeschön. Ich hatte vorhin gesagt, das ist das erste Mal, dass ich solche Beschwerden habe. Und ja. Hat Andere. jemand noch weitere Fragen, zusätzliche Fragen an unsere Patientin? Und ich konnte nicht richtig verstanden, wann war die letzte Regel? Wie war es die letzte? Regel, letzte Regel? Menstruation. Ja, das, wie gesagt, ich habe bis vor 3 Monaten die Pille genommen Ja. und die letzte Regel war jetzt vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Okay. Entschuldigung, könnten Sie schwanger sein? Das wäre natürlich toll, aber ich glaube noch nicht. Okay. Die Regel war letzte vor 2 Wochen. Okay, keine Fragen mehr. Ich möchte Ihnen heute unsere neue Patientin vorstellen. Wenn Sie Zeit haben, kann ich anfangen. Aber für Sie doch immer, Frau Doktor, bitteschön. Und es handelt sich um Anna Maria Seidel. Und sie ist 46 Jahre alt und 23. Januar 1982 geboren. 1982, nicht 1900. 1900, ja. 82 geboren und sie ist 4. 1980, nicht 82. Wenn sie 46 Jahre alt ist, dann ist sie 1980. Und sie ist 24 Kilogramm und 1,68 Meter groß. Wie schwer ist sie? 24 Kilo? 74 Kilo. 74 Kilo, das klingt schon besser, ja. Das wäre ein bisschen wenig. Ja, die Patientin stellte sich bei uns wegen seit 2, 3 Stunden bestehende, plötzlich aufgetretene, progrediente Flankenschmerzen am linken Bereich vor, Flankenschmerzen am linken Bereich und Dysurie vor. Der Patienten zufolge sind die Schmerzen krampfartig sowie wellenartig. Und mit der Zeit schlimmer geworden. Die Schmerzintensität wurde mit 8 von 10 bewertet, früher bewertet, aber zurzeit momentan mit 4 von 10 bewertet an der Schmerzskala. Und sie klagte darüber hinaus Nausea. Und die Schmerzen tragen in die linke Unterbacht und in die Leisten. Ja, sie hat einmal 400 Milligramm Paracetamol und zweimal Novalgin eingenommen, aber hat diese nicht so geholfen. Haben diese nicht so geholfen. Die Fragen nach ja, vaginale Auswurf, so wie Ausdruck. vaginale Sputum, oder? Nicht Sputum. Sputum ist, was aus dem Mund rauskommt. Vaginalen Ausfluss. Ausfluss. Vaginalen Ausfluss und Obstipation, Insomnie, Schwindel, ja, Vertigo wurden verneint. Die vegetative Anamnese waren bis auf Schmerzen beim Wasserlassen und Nausea unauffällig. Und sie nimmt regelmäßig vor 3 Monaten Pille eingenommen oder nein. Sie nahm regelmäßig Ja, vor sie 3 Monaten die Pille, also Kontrazeptiva, hat Kontrazeptiva. ein. Sie haben vor 3 Monaten oder bis 3 Monaten eine Kontrazeptiva regelmäßig eingenommen. Wieso Aber nimmt sie die jetzt nicht mehr? sie hat Kinderwunsch, deswegen sie möchte diese konservative Therapie abgesetzt, aber absetzen. Und sie hat letzte Regelblutung vor 2 Wochen. Und es gibt keine Möglichkeit für Schwangerschaft. Sie berichtete, dass es keine Möglichkeit für die Schwangerschaft gibt. Und in der Familienanamnese leidet der Vater an arterieller Hypertonie und er ist momentan 69 Jahre alt und die Mutter ist 67 Jahre alt und sie ist gesund. Sie hat einen Bruder. Er ist 43 Jahre alt und sie ist verheiratet. Sie hat einen Sohn und eine Tochter. Die beiden sind gesund. Sie ist Projektmanagerin vom Beruf und arbeitet in einer Autoindustrie oder beim Autoindustrie. Und sie hat eine Katze und die Eine Reiseanamnese Katze. Katze und Reiseanamnese und ja, Reiseanamnese war unauffällig. Sie sind vollständig geimpft. Okay. Alles klar. Okay, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Die analytischen Angaben deuten am ehesten auf Urodiasis hin. Und als Differentialdiagnose kommen in Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? ja, Urolithiasis, da sie Okay. Flankenschmerzen und Kolikartgeschmerzen Ja, sehr gut. Was ist Ihre weiteren Differentialdiagnosen? und die als Differentialdiagnose kommen in ja, Nephritis, Appendicitis Eine was? Ich habe und es akustisch nicht verstanden. Nephrolithiasis, Appendicitis, Oh, oder? jetzt ist es durchgefallen. Linksseitige Unterbauchschmerzen. Ach so, linksseitig. Ja, nicht Appendicitis. Wie nennt sich diese Appendizitis auf der Ja, linken? ja, ja. Ich Wie heißt habe diese? falsch ausgedrückt. Ja. Aber wie heißt das, wenn der Darm entzündet auf der linken Seite? Ja, Morbus Crohn oder Also ja, wie chronische entzündliche Darmerkrankung. Darmkrankheit. Die kennen Sie auch den Begriff der Divertikulitis? Ja, Divertikulitis kommt in Betracht, ja. Genau, also nicht Appendizitis, sondern linke Ja, Unterbauch ja. Divertikulitis, rechte Unterbauch ist Appendizitis. Okay, gut, was noch? Mal, die Kolleginnen helfen Ihnen. Schauen Sie mal in den Chat rein. Eine Gynäkologie, was kann noch gynäkologisch sein? Adnexitis schreibt hier vielleicht. Also, was ist eine Adnexitis? Eine Entzündung, unter Adnexitis versteht man eine Entzündung der oder Der Ovarien, Ovarien, ja. Eierstöcke, genau. Gut. Ja. Eine Ovarialzyste kann natürlich auch nochmal sein, richtig. Was kann, na, woran muss man noch? Eine Zystitis, genau. Eine Pyelonephritis. Und woran muss man noch denken bei gynäkologisches? Richtig, eine Ja. Ovarialzyste oder eine Endometriose. An sowas muss man immer denken. Oder abdominell, wenn alles verklebt ist im Bauchraum. Sie hat keine Operation Eine am Bri, Bauchraum, oder? ja, stimmt, aber an sowas wie einen Bridenileus, wenn das Peritoneum mit der Darmwand verklebt ist und wie Krämpfe bekommt. Das ist halt also sehr unwahrscheinlich, aber auch an sowas muss man mal denken. Ja. Sie Okay. hat nicht Gewichtsverlust, aber Genau. sein Non-Hodgkin-Lymphom oder Das hängt jetzt von den weiteren Untersuchungsergebnissen. Ja, natürlich. Was machen Sie da für Untersuchungen? Ja, ich würde zuerst eine ausführliche körperliche Untersuchung durchführen, dann Blut abnehmen Jawohl. und einige Vitalparameter kontrollieren. Jawohl. So wie CRP, kleines Blutbild, BSG Ja. und Nierenwerte sowie im ihr Kreatinin und beispielsweise Kreatinin und GFR, Harnsäure können wir kontrollieren. Und wir können Urinstatus und Urinkälte prüfen. Unbedingt, das ist das Erste, was Sie prüfen, natürlich. Urin. Und Untersuchung. Abdomensäure kann Genau, durchführen. Abdomen. Ganz einfach, um zu gucken, ob sie einen Nierenaufstau hat, ja? Und CT-Abdomen können wir durchführen für oder zum Nachweis der Stein. Das heißt, Sie machen eine Computertomographie mit Kontrastmittel, ohne Kontrastmittel? Ja, ohne Kontrastmittel. Oder? Mit. Nichts. Mit Aber Kontrastmittel. warum? Das ist kein Angio. Oder? Dann sieht man die Steine besser. Ja. Ich Oder? schreibe hier. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Haben wir einen Radiologen unter uns? Man kann natürlich auch eins. Ja, aber. Es schreibt in unserem Dokument ja nur Oh. direkt CP, aber ich Okay. korrigiere hier. Ja. Alles klar. Aber man kann noch Und ein Nierenausscheidungsurogramm, glaube ich, machen. Das ist doch mit Kontrast. ja, Urographie mit Kontrastmittel können wir Ja. dürfen. Okay. Sehr gut. Wunderbar, Frau Doktor. Als aber nicht. Das ist Appendizitis und Divertikulitis. Das ist, glaube ich, Ihre Aufregung gewesen. Alles andere, glaube ich, war auch. Ja, am Anfang dachte ich, dass rechte, ich sage linke Seite, aber Sie denken recht. ja, ich denke rechte Seite. Deswegen, Das ist ja. in unserem Fall in Bayern gibt es keine, ja, zum Beispiel Divertikulitis oder die andere Ileus oder ich habe gehört oder von meinen Kollegen in anderen Bundesfall, dass in anderen Bundesfall Bundesländer, ja. es gibt viel Fall oder viele Fälle vorhanden ist und ja, wir sind nicht viel Fälle, aber ja, deswegen vielleicht Kommt das jetzt? ich Sehr dachte gut. um rechte Aber Seite. nochmal zu Ihnen, also es ist schon ganz gut. Sie sind ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, aber Sie wollen alles perfekt machen, das muss nicht sein. Was ist eine Dextrakardie? Das kenne ich ja noch gar nicht.